für dich am Markt von Schnee finden, denn gibt es nur dich, nur noch dich. Hofft sie auf dich, liebt sie für dich, gibt es nur dich, nur noch dich. Von dir, fällt sie von dir.